ich mit dir zufrieden bin, was du mir erhoffst von mir, dass du den super coolen spielst. Komm, Mensch, weiß mir, was du fühlst. Mit so einem stumpfen Kerl wie dir ein paar Jahre sich einfach verliebt, dass ich ewig für dich da bin. Nein, ich hätte mir kaum nicht an. Du brauchst so viele Worte, wenn du sprichst. Du zeigst deine Gefühle im Gesicht. Ich bin Billigas mit Piraten und Blutstimmen. Mit echter Power. Da. Billigas mit Piraten und Blutstimmen. Und sanften Händen. Ja. Ich bin in dir die Erde liegt, auf der er mit beiden Beinen steht. Der träumt, ohne sich zu verlieren und genau weiß, wohin er geht. Ich bin ein, der auch tut, was er sagt, der den Wald mehr liebt als die Stadt. Und zu lesen nicht die Worte braucht, dessen Action mich auch so verbraucht. Du brauchst so viele Worte,